Das französische Label Kitsun hat wieder mal den Blick gerichtet nach Nordamerika und eine Compilation veröffentlicht mit dem Titel America 4, die vierte in dieser Reihe. Da gibt es schönsten Indie-Pop drauf zu hören, wie gerade eben gehört, von der Band Heat mit dem Song This Life bis hin zu futuristischem R&B von zum Beispiel Casey Hill, der gerade auf dem Kanye West Label unterzeichnet hat und ja auch bekanntere Acts wie Toru Imoi oder auch Twin Peaks. Ansonsten auch natürlich viel unbekannte Bands aus Amerika, die es hier drauf zu entdecken gibt. America, also Kitsune America 4, gerade eben frisch erschienen. Hört den Sunday Service, ich habe noch Musik für euch von Jacko Gardner, Hot Chip sind dabei, dann Giant Sand, Andrea Traiana, V. Tyver und hier kommt H. Burns. Past and there's no trace of light from the California side. Been fooled into thinking the seasons went past and the sun. I ain't got much time left for rocking. No big surprise underneath, no bed, and so little by little they rise. Silently walk in your steps and put words in your mouth. Singing at the road ain't for singing. Celebrate life from your house in the desert with the blinding lights from afar. Sparkling right through the night, but don't lighten your path. Knowing your nights ain't for dreaming. Threatening sky from the coast to the suburbs and wide open spaces around. Radio rambling again, quiet before the storm. Not many a shelter to hide in. Forget them all. Stay in the light. Get them back on your menacing eyes. Get them back on your menacing eyes. And there could be trouble in town if you will just pick it up where you left off. Is past and there is no trace of light from your California side. Been fooled into thinking the seasons would pass in the sun. Singing at the road ain't for singing. Das war der Song Big Surprise von einem gewissen H. Burns und ja, schon so eine kleine Hommage an Elliott Smith. Der Song zumindest klang doch ziemlich nach dem großen verstorbenen Künstler. H. Burns ist ein Sänger und Songschreiber aus Frankreich. Renaud Brustline heißt er eigentlich. Hat früher bei einer Band mitgespielt, die eher so Post-Rock gemacht haben. Da hat er sich ein bisschen abgenabelt und hat hier mit Night Moves eine schöne Singer-Songwriter-Platte veröffentlicht, wo er ja manchmal auch vielleicht einen Tick anders klingt als so eben gerade gehört. Aber das ist schon so ein bisschen so der herausstechende Song, zumindest für mich persönlich. Hier Big Surprise von H. Burns. Ja, und nun geht's weiter hier beim Sunday Service mit Hot Chip. Get the guitar track right. We don't know where this Correction. Correction. Correction. We've been staying up all night. Been just deleting the days. Something happens at midnight. When the world is torn and frayed. I'm in love with the daylight. But find it hard when rearranged. Nothing's better than stage fright. We turn heads as we turn on a phrase. I grew up my fist, but she spiked my punch. So I couldn't fight all her moves, she turned the light on. She spoke the words that unraveled my pen. Parts of my body that had dabbled in sin. We took a stand for one night, so one might not believe the thoughts received. But remembering her thighs, keep my eyes shut. I told her now, you in my hut. And I housed her by design. But she now owns real estate on my mind. Now this all started from, excuse me miss, and broke all ethics. Now Socrates pissed. The wish of a whale connects to my gut. And the preacher said the devil lives in a strut. I mean, she ain't got wings, but bless her mama. My nerves saying it feels like Nirvana. Alexis Taylor ist mit seiner Kopfstimme immer ziemlich gut zu erkennen. Das gerade eben war ein Hot Chip mit Our Love is the Future. Nein, einfach nur Love is the Future, so heißt der Titel hier. Ja, Hot Chip haben eine neue Platte veröffentlicht. Why Make Sense heißt ihr sechstes Album und die Band aus London präsentiert sich ein bisschen wie zu ihren Anfangstagen. Vor allen Dingen, ja, die ersten beiden Album Kalben. Die ersten beiden Alben, wollte ich sagen, Coming On Strong und vor allen Dingen The Warning, klingt so ein bisschen vom Sound her wie dieses neueste Werk. Gerade eben hier auch so ein bisschen Raps gewesen, zu hören gewesen, wo De La Soul Leute mit dabei waren. Und eine neue Platte hat schon so Höhen und Tiefen. Ich finde so 3-4 Songs relativ gut. Vielleicht muss ich mir die anderen auch nochmal reinhören. Das ist ja häufig bei einigen Alben so, die dann im Endeffekt dann doch die besseren sind. Mal abwarten. Hier kommt nochmal Hot Chip mit Cry For You. We'll be right back. To the Jacko Gardner hörten wir, ein toller Künstler aus Holland mit seinem Song Another You. Erinnert euch vielleicht, Jacko Gardner hat vor gut 2 Jahren sein Debütalbum veröffentlicht gehabt, Cabinet of Curiosities betitelt, eine ganz tolle Platte, sehr 60s verliebt und sehr im Stile von Syd Barrett, dem ehemaligen Gründungsmitglied von Pink Floyd, der eigentlich ganz ähnliche Musik gemacht hat, ganz ähnlich gesungen hat. Und Jacko Gardner so ein bisschen war die Reinkarnation von diesem großartigen Künstler. Und jetzt gibt es Nachschlag. Das zweite Werk heißt Hypnophobia. Da gibt es, wie gerade eben gehört, mit Another You ein, zwei sehr, sehr tolle Songs drauf. Aber zum Ende des Albums, die B-Seite sozusagen, da flacht das Ganze dann ziemlich ab. Eine ganze Menge Instrumentalnummern sind dann zu hören, wo sein eigentlich sehr schöner Gesang fehlt, als ob ihm so ein bisschen die Idee ausging da drauf. Eigentlich schade, die Platte zur Hälfte ganz toll, zur anderen Hälfte dann eher ziemlich langweilig, aber mein Gott, lieber eine Platte mit 4 guten Songs als eine Platte mit nur mäßigen Songs, ne? Oder hier nochmal Jacko Gardner mit Brightly. All the colors on the outside have been changing while I travel through the shadows and I'm wondering, have you heard about the demon turning green into grey? While we're waiting for the future to be here to stay. Light, find the darkness in height, shining brightly. It seems while it's cold in my dreams, in the beautiful light. Find the darkness in height, shining brightly. It seems while it's cold in my dreams. Das war nochmal Jacko Gardner mit seinem Song Brightly. Hypnophobia ist sein neuestes, sein zweites Album. Der Künstler aus Holland weiterhin hier mit ganz großem Gefühl für die 60er Jahre. Andrea Triana ist eine Sängerin aus London, die auch gerade eben ihr zweites Album veröffentlicht hat. Giants heißt dieses und musikalisch gibt es da sehr viel Abwechslungsreiches drauf zu hören, was alles zusammengehalten wird durch ihre teilweise sehr soulige Stimme. Hier kommt Andrea Triana mit Paper Walls. Thank you. No pearly silver gates, no stairway made of gold, just this empty space, and you for me to hold. These papers fold us in two, even when they tear, they bring me closer to you. Holes in the roof just help the flowers grow. This is the only place that I call. Whispers through the wall sing us to sleep at night. Echo loud and tall, tell me it's gonna be alright. When everything's unknown, can't help holding on to. Holes in the roof just help the flowers grow. This is the only place that I call home. Papers fold us in two, even when they tear, they bring me closer. This wooden frame built on solid ground. Let's fill it full of love and everything we found. Why did we hesitate? What were we waiting for? Garden so full of. Even when they tear, they bring me closer to you. Holes in the roof just help the flowers grow. This is the only place that I call home. These papers fold us in two, even when they tear, they bring me closer to you. Holes in the roof just help the flowers grow. This is the only place. Den Sunday Service, was gerade hier so schön pluckerte, das war V. Tyver mit dem Song Stranger Still und das Album dazu heißt Complete Strangers. Also die Fremden geben hier den Ton an bei V. Tyver. Dabei ist V. Tyver gar nicht unbedingt so fremd für Leute, die sich für, sag ich mal, guten Indie-Pop oder auch Indie-Folk interessieren. V. Tyver ist das Projekt von Andy Cabbage oder Cabbage, der kommt aus San Francisco, macht als V. Tyver schon Musik seit 2004, vielleicht sogar schon ein bisschen länger, aber 2004 kam das Debütalbum raus. Und inzwischen ist er beim, weiß ich gar nicht, dritten, vierten Album angekommen, also das fünfte, Complete Strangers betitelt. Und darauf gibt es bekannte Gäste, unter anderem ist Devendra Banhart mit dabei, dann Bart Davenport und auch Neil Cazell. Also ganz unterschiedliche Ecken, aus denen die Leute hier kommen, die an Gitarre mit aushelfen bei seiner Band. Und die Platte ist ziemlich unterschiedlich vom Stil her, eben gerade eher ruhig, langsam, meditativ aufbauend. Und bei diesem Song hier, From Now On, gibt es eigentlich so ein bisschen diesen alten Vitaiver-Stil zu hören, wo er wirklich ganz fantastischen Indie-Folk produziert. Hörten wir mit dem Song From Now On von dem neuesten Album Complete Strangers. Ja, dass Devendra Banhart hier mitmischt unter anderem, das mag erstmal verwundern, aber wenn man weiß, dass die beiden in San Francisco wohnen und auch zusammen ein Label betreiben seit einigen Jahren und man sich schon ja im Prinzip kennt, dann ist das eigentlich gar nicht mehr so verwunderlich. Die neue Platte von Vitaiver ist jetzt nicht so weltüberragend toll wie das letzte Werk, welches vor 4 Jahren erschien, The Errant Charm betitelt 2011 oder auch davor Tight Knit 2009, beides tolle Platten, die auch hier beim Sunday Service Album der Woche waren, wenn ich mich recht entsinne. So toll ist die neue Platte nicht, muss ich leider zugeben, aber trotzdem freue ich mich, dass Vitaiver eine neue Platte herausbringt und Andy Cabbage wieder dabei ist mit seiner tollen Musik und deshalb ist diese Platte hier von Vitaiver Album der Woche beim Sunday Service. Noch ein Song von eben diesem Werk, Current Carry. Thank you. don't forget. If I'm quiet, I'm only thinking of just how good it gets. I think we're on our way. Hey, finally out to sea, rolling on a wave. When doubts start. Still pull through. I trust in us, have faith, we'll hold on. Cause I know we're going to. I think we're on our way. Finally out to sea. Coasting on a wave. Vitaiva hörten wir mit dem Song Current Carry und der Song vom Album Complete Strangers, welches hier Album der Woche ist beim Sunday Service. Dazu gibt es gewohnt auch mehr nochmal nachzulesen unter der Homepage oder auf der Homepage unter sundayservice.de. Ich komme zwar gerade nicht dazu, das zu aktualisieren mit den Plattenkritiken, aber irgendwann wird es mal soweit sein, da wird auch was zu Vitaiva stehen mit Musik und Video und allem, was da medial dazu gehört. Giant Sand als nächstes, die Band Howie Gelb feiert diese Tage ihr 30-jähriges Jubiläum. Meine Zunge ist langsam schon gelähmt hier von dem so vielen Reden und so vielen Musikankündigen. Und das wird gefeiert, diese 30 Jahre Giant Sand mit einem Album Heartbreak Pass betitelt. Hier kommen Giant Sand mit Texting Feist. Contagious, all so perplexing. glad you don't mind me texting. Calling from the future, such an open wound. A song can be a suture, band-aid a tune. When love is angry and love turns deadly, and the days become a Leonard Cohen medley. Steady on, steady on, steady on. Days become a Leonard Cohen medley. Steady on, steady on. Go down to Mexico. The silence is the hardest part when you're suffering. Tinnitus of the heart. Love is angry. Love's turned deadly. Steady on, steady on, and the days become a Leonard Cohen medley. Steady on, steady on, steady on. Leslie, can you still read me? Was am Schluss hier sollte, habe ich nicht ganz verstanden, aber egal. Wir hörten Giant Sand mit dem Song Texting Feist und der Heartbreak Pass heißt das neue Album der Band aus Tucson, Arizona, um Howie Gelb, der diese Platte auch selbst produziert hat und zum 30-jährigen Jubiläum ein paar Gäste eingeladen hat. Unter anderem war dabei Winston Watson, den kennt ihr nicht, aber der war damals der Erstschlagzeuger von Giant Sand, der hier ja bei einigen Songs zumindest wieder mitgetrommelt hat, und bekanntere Gäste vielleicht Steve Shelley von Sonic Youth oder auch John Parrish. Und ja, die Platte klingt bei einigen Songs außergewöhnlich poppig und harmonisch, aber trotzdem klingt natürlich auch hier und da die typische Knarzigkeit mit, die man von Giant Sand kennt. Hier nochmal rein in die neue Platte mit Hurtin' Habit. Man, and you can hand me a decision. Das war der Song Hurtin' Habit von Giant Sand vom Album Heartbreak Pass. Die Band aus Tucson, Arizona, Howie Gelb, feiert 30. Jubiläum mit einer neuen Platte. Ja, Glückwunsch dazu. Joey Burns und John Convertino gehörten auch mal dazu. Die haben inzwischen als Calexico eine wahrscheinlich viel erfolgreichere Karriere gestartet und wahrscheinlich ein zehnfach so fettes Bankkonto wie Giant Sand. Aber egal, ich glaube auch Howie Gelb kann sich hier nicht beschweren. Das war der Sunday Service für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Den Schluss machen heute Color Moves. Das sind fünf junge Italiener. Zumindest waren sie damals jung, als sie Mitte der 80er Jahre eher so die Grenzen zwischen angloamerikanischen Musik und DIY und Postpunk ausgelotet haben. Dann war 30 Jahre Ruhe. Inzwischen haben sie sich wieder mal ihre Gitarren geschnappt und Musik gemacht, um die Zeit von damals nochmal neu zu erleben. Das Ganze gibt es jetzt auf einem Album mit dem Titel A Loose End. Also das Ganze zweigeteilt. Einmal Part 1 mit Musik aus dem Jahre 2014, 2015. Finde ich ja ganz nett gemacht, aber nicht so super spannend. Dann der zweite Teil, Musik aus den Jahren 86 bis 87, wo sie eigentlich noch so ein bisschen ursprünglicher klingen. Und da gibt es eine ganz tolle Coverversion drauf von Velvet Underground. Venus and Furs heißt die. Kennt ihr hoffentlich alle hier, die Version von Color Moves zu hören auf dem Album A Loose End. In the dark comes in there, servant on foot, strike a mystery, cure is all. Real life fancy, chased her custom, she sure wear her mind far, adorning beauty, suffering, suffering. Taste the wind, love no given life.